Mit ihrer Hilfe kann man längst ausgestorbene Lebewesen ebenso entdecken wie die Orte, an denen sie gefunden wurden. Ich spielte mit ihren Funktionen herum und suchte einen ganzen Abend lang nach den Fundorten einiger besonders bekannter Tiere, von denen uns die Paläontologen häufig berichten. Von dem Riesenhai Megalodon bis zum Triceratops. Was aber am wichtigsten ist? Die Datenbank ist Teil der wachsenden Bestrebungen, wissenschaftliche Erkenntnisse frei zugänglich zu machen. Das Stichwort lautet Open Access, sodass jeder sie nutzen und kombinieren kann, um große, für den ganzen Planeten wichtige Fragen zu beantworten. In diesem Fall wird die Datenbank regelmäßig von Paläontologen aktualisiert. Sie fügen Fundort und Alter aller Entdeckungen aus der ganzen Welt hinzu. Und damit lassen sich manche besonders krassen geografischen Einseitigkeiten mit der Zeit überwinden. Größere Datenbanken wie diese zählen nicht einfach nur die Arten, von denen es Fossilien gibt, sondern sie erlauben auch die Anwendung neuartiger statistischer Verfahren, sodass wir ein möglichst vollständiges Bild der gesamten Fossilfunde aus der Zeit von den ersten Vierbeinern bis zu den ersten Dinosauriern und darüber hinaus zeichnen können. Emma und ihr Team gelangten zu faszinierenden Befunden. Wie sie nachweisen konnten, hatte der Zusammenbruch der tropischen Kohlewälder in der Karbonzeit dramatische Auswirkungen auf die Artenvielfalt der Landtiere. Am stärksten betroffen waren die vielgestaltigen Gesellschaften der großen Amphibien, die vor 310 Millionen Jahren ihre Fußabdrücke in den Regenwäldern von Birmingham hinterlassen hatten. Die ersten dunklen, feuchten, warmen Waldökosysteme hatten sich als gute Zufluchtsorte für Tiere erwiesen, die Wasser zur Ablage austrocknungsgefährdeter Eier brauchten. Und als es trockener wurde, kam es zu einem dramatischen Niedergang solcher Lebensräume. Entscheidend ist, was als nächstes geschah. Die kleinen Fußabdrücke von Reptilien, die in der Gegend von Birmingham während der Karbonzeit stark in der Minderzahl gewesen waren, wurden plötzlich zahlreicher und größer. Die Vierbeinerarten, die den Zusammenbruch der Regenwälder überlebt hatten, konnten sich nun ungehinderter über die Erde ausbreiten, viele neue Umgebungen besiedeln und sich weiter von den Tropen entfernen. Ihre Eier, die widerstandsfähig gegen Austrocknung waren, bargen ein gewaltiges Potenzial für die Verbreitung und verschafften ihnen in der Perm- und Triaszeit, als die Wälder weiterhin auf dem Rückzug waren, gegenüber den Amphibien eine ganze Reihe von Vorteilen. Zusammenfassend kann man also sagen, der Aufstieg der Reptilien und dann wiederum der Dinosaurier wurde offensichtlich anfangs durch das Verschwinden der tropischen Wälder begünstigt. Durch die Veränderungen in diesen Ökosystemen wurden die Karten für die einzelnen Tiergruppen neu gemischt und für den ökologischen Wettbewerb eröffnete sich eine ganz neue Arena. Dinosaurier wurden häufig als tropische Tiere dargestellt, die von der Trias bis zur Kreidezeit im Umfeld eines stabilen, warmen Klimas zu Hause waren. Die beschriebenen Befunde deuten aber darauf hin, dass klimatische und ökologische Instabilität ihnen sowohl Schaden als auch Nutzen konnte. Mit Sicherheit gilt das, wenn wir die frühe Evolution und Ausbreitung der ersten echten Dinosaurier seit der Zeit vor 230 Millionen Jahren betrachten. Die Dinosaurier entwickelten sich zwar schnell in drei eigenständige, erfolgreiche Abstammungslinien auseinander, Theropoda, Sauropodomorpha und Ornithischia, und hatten vor 206 Millionen Jahren bereits eine bemerkenswerte weltweite Verbreitung erreicht. Rätselhaft war aber bisher, warum es fast 30 Millionen Jahre dauerte, bis sie nach ihrem ersten Auftauchen in die Tropen vorgedrungen waren und dort ihre Eroberung der Erde vollendeten.